Nieten für den Goldrausch. Aufgewachsen im oberfränkischen Buttenheim, Königreich Bayern, übernimmt der 16-jährige Löb Strauß 1845 das Hausierergeschäft seines Vaters, der kurz zuvor an Tuberkulose gestorben ist. Schwer bepackt mit einer Kiste voller Werkzeug, Kurz- und Haushaltswaren, zieht er durchs Land, von Hof zu Hof, von Dorf zu Dorf und versucht, Nadel, Faden, Scheren, Töpfe, Becher, Löffel, Knöpfe an den Mann zu bringen. Es ist ein mühsames Geschäft, doch er ist geschickt. Sein Verdienst ist passabel, wird jedoch von den Steuern fast vollständig aufgefressen. Der bayerische König Ludwig I. verbraucht gewaltige Summen, um die immer extravaganteren Wünsche seiner geliebten Lola Montez zu erfüllen. Die Verschwendungssucht des ehemals sparsamen Landesherrn knechtet nicht nur das Volk, sie beunruhigt auch den Klerus, der schließlich seinen obersten Bischof zu Ludwig schickt, um ihn zur Vernunft zu bringen. Doch er scheitert. Der liebestrunkene Regent hört den frommen Kirchenmann kaum an und verabschiedet ihn mit den Worten: »Bleibt ihr bei eurer Stola, ich bleib bei meiner Lola.« Die Verschwendungssucht der Kessen Lola, wie der Volksmund des Königs Geliebte nennt, findet folglich ungebremste Fortsetzung. Und das dazu notwendige Geld nimmt der Gebieter Bayerns von seinen Untertanen, vor allem von den jüdischen. Dem fleißigen, nimmermüden Löb Strauß und seiner Familie bleibt kaum das Nötigste für den Lebensunterhalt. Und es gibt keine Hoffnung auf Besserung. Das Los der Juden in Deutschland ist schwer, ja aussichtslos. Aus Amerika hingegen treffen Briefe der älteren Brüder Jonathan und Lippmann ein, die von einem Leben berichten, das um vieles freier, besser und chancenreicher ist als alles, was sie in Deutschland je für möglich gehalten haben. Löb Strauß beschließt, es seinen Brüdern gleich zu tun und ebenfalls auszuwandern. Vorher muss allerdings die Mutter überzeugt werden, die lange und gefahrvolle Reise zu wagen, denn zurücklassen im antisemitisch gestimmten Deutschland will er sie und seine Schwester nicht. Löb, geschult durch seine tägliche Überzeugungsarbeit an den Haustüren, bietet all seine Überredungskunst auf und hat Erfolg. Im Frühjahr 1847 stimmt die Mutter zu, verkauft ihre Habe und begibt sich mit ihren Kindern, dem jetzt 18-jährigen Löb und seinen beiden älteren Schwestern, nach Bremerhaven, wo sie ein Schiff in die neue Welt nehmen. Die Reise über den Atlantik erfolgt, wie in diesen Tagen üblich, mit einem Segler. Die Auswanderer sind ins Zwischendeck gefercht. So viele wie möglich, auf so engem Raum wie möglich, verpflegt von einer Kost, so preiswert wie möglich. Die große Auswanderung nach Amerika ist für die Reedereien vor allem ein großes Geschäft. In New York angekommen, fragt der Einwanderungsbeamte den jungen Deutschen nach seinem Vornamen und ändert ihn kurzerhand von Löb zu Levi. Dann nehmen die Brüder die Familie in Empfang. Sie haben vorgesorgt. Eine passable Unterkunft, für die nun wieder vollzählige Familie, ist bereits eingerichtet. Jonathan und Lippmann nehmen ihren kleinen Bruder Levi unter ihre Fittiche. Er wird schnell zu einer nützlichen Arbeitskraft in ihrem eigenen kleinen Textilladen. Sie unterrichten ihn in allem, was notwendig ist, um das Geschäft zu führen. Er wird es später brauchen können, lassen sie ihn immer wieder wissen, wenn er ihren Vorträgen über Stoffqualität und Rechnungswesen lauscht. Der Fleiß und der Zusammenhalt der Brüder zahlen sich aus. Nach und nach mehren sie ihren Wohlstand und schaffen schließlich, ein eigenes Wohnhaus für die Familie zu erwerben. Nach ein paar wenigen Jahren in der Obhut der Brüder, das Leben in den eigenen New Yorker vier Wänden verläuft harmonisch, die Schwestern sind mittlerweile verheiratet, die Geschäfte gehen gut, beschließt Levi, sein eigenes großes Ziel in Angriff zu nehmen. Er will ein reicher Mann werden. Viel reicher, als es im Geschäft seiner Brüder möglich ist. Viel reicher sogar, als jeder andere in seiner Familie zu träumen wagt. Er verlässt New York und macht sich auf den Weg quer durch Amerika, bis nach Kentucky. Unterwegs sieht er vieles, was ihn staunen lässt. Sein zurückgelassenes deutsches Leben auf dem Land kannte weder Eisenbahn noch Dampfschiff, weder Erntemaschine noch Schusswaffen in Bürgerhänden. Amerika erscheint ihm als ein Land voller erstaunlicher Wunder. Er genießt die Freiheit und den Fortschritt und ist umso entsetzter, als er in Kentucky zum ersten Mal den Auswüchsen der Sklaverei begegnet. Weiße misshandeln Schwarze in aller Öffentlichkeit und niemand schreitet ein. Im Gegenteil, es scheint ganz normal und völlig in Ordnung zu sein. Ein Schwarzer gilt weniger als ein Rind. Levis Bild vom freien Amerika erhält einen hässlichen, quälenden Kratzer. In Kentucky nimmt er sein altes Geschäft, das Hausieren, wieder auf und erlebt eine Überraschung. Wo immer er hinkommt, warten die Menschen bereits auf einen wie ihn, denn in den wachsenden Städten und Gemeinden wird nahezu alles benötigt. Vor allem Luxusartikel sind gefragt, was ihm in doppelter Hinsicht entgegenkommt, denn erstens sind sie in der Regel nicht schwer, er kann also mehr davon tragen, und zweitens lassen sich damit bessere Profite erzielen. Er verdient mehr als je zuvor in seinem Leben. Nicht lange, und er kann sich ein Pferd leisten. Damit ist aus dem gemeinen Hausierer ein gut sortierter, fahrender Handelsmann geworden. 5 Jahre lang betreibt er dieses einträgliche Geschäft. Dann bricht er seine Zelte in Kentucky wieder ab und fährt zurück nach New York, zur Mutter und den Brüdern, die ihr Business ebenfalls erfolgreich weiterentwickelt haben. Die Mutter ist überglücklich, ihren jüngsten Sohn wiederzusehen, und muss doch schon nach einigen Tagen enttäuscht hinnehmen, dass er nur kurz bleiben will. Es zieht ihn erneut in die Ferne, diesmal nach Kalifornien, wo ein paar Jahre zuvor der Goldrausch ausgebrochen ist und wo die Geschäfte seines Schwagers David Stern so hervorragend laufen, dass Levi unbedingt auch dorthin will. Bevor er sich auf die weite Reise zur Westküste Amerikas begibt, führt ihn sein Weg zu einem Gebäude, das nur ein paar Blocks vom Haus der Familie entfernt liegt. Hier in der Einwanderungsbehörde New Yorks schwört er am 31. Januar 1853 den Eid auf die Verfassung und wird amerikanischer Staatsbürger. Einige Monate später staunt der frisch vereidigte US-Bürger Levi Strauss nach abenteuerlicher Reise ans andere Ende des Kontinents nicht schlecht über die brodelnde, wirre Stadt San Francisco, bevölkert von einer unübersehbaren Zahl raubeiniger und zwielichtiger Zeitgenossen, die entweder in verwahrloster Armut oder gleißendem Reichtum leben, alles bunt durcheinander gemischt und hoffnungslos chaotisch. Glücklicherweise ist er diesem Durcheinander nicht schutzlos ausgeliefert. Stürmisch begrüßt und willkommen geheißen von seiner Schwester Fanny und ihrem Mann David, findet er sofort eine komfortable Bleibe und eine interessante Beschäftigung. Der Schwager weiß sich vor Arbeit kaum zu retten und ist froh über Levis professionelle, geschickte Hilfe. Levi stellt das Sortiment von Davids Gemischtwarenladen um und richtet es optimal auf die Bedürfnisse der Goldgräber aus. Die Digger sind Kunden, die so schnell wie möglich wieder zurück in die Berge zu ihren Claims wollen. Und wer es eilig hat, so Levis Kalkül, der ist bereit, höhere Preise zu zahlen. Die Rechnung geht auf, der Laden floriert. Noch besser aber wäre es, sagt der alte Hausierer zum Ladenbesitzer, gar nicht erst auf die Kunden zu warten, sondern die Ware direkt zu ihnen zu tragen, in die Berge. Levi kauft also einen Esel und einen Karren, belädt ihn mit allem, was ein Goldgräber braucht, und fährt mit dem Schiff den Sacramento-Fluss hinauf bis Maryville, wo ein Heer goldgieriger Haudegen die Erde durchwühlt. Er bleibt nur wenige Tage. Blitzschnell ausverkauft bis auf den letzten Hosenknopf, muss er zurück neue Ware holen. Beim Kassensturz stellen sein Schwager und er fest, dass sie einen enormen Gewinn gemacht haben. Levis Idee hat sich als Volltreffer erwiesen. In den folgenden Monaten pendelt er unermüdlich zwischen San Francisco und den Goldgräbergebieten. Bessere Geschäfte hat er sein Leben lang nicht gemacht. Doch nicht immer stimmen die Qualitätsvorstellungen der Kunden mit seinen überein, und so sieht er sich eines Tages unverhofft 4 wütenden Diggern gegenüber, die einen Zeltstoff reklamieren. Er schützt sie nicht vor Regen, lässt Wasser durch, und deshalb wollen sie ihr Geld zurück. Levi prüft den Stoff, den sie ihm vor die Füße geworfen haben, und findet nicht, dass er zu reklamieren sei. Einwandfreie Ware. Dieses Argument reicht allerdings nicht, die ruppigen Gesellen zu überzeugen, und so bietet er an, mit Blick auf ihre zerschlissene Kleidung und im Vertrauen auf die Qualität des stabilen Tuches, ihnen Hosen aus dem Stoff zu nähen, die haltbarer sein werden als alles, was sie je getragen haben. Nach einigem Hin und Her erklären die Goldgräber sich einverstanden. Levi beauftragt einen Schneider, die Hosen nach seinen Angaben zu nähen. Als er sie bei den Diggern abliefert, verraten ihre zufriedenen Gesichter ihm sofort, dass er mehr erreicht hat, als unzufriedene Kunden zufriedenzustellen. Er hat ein neues Produkt für die Goldgräber erfunden. In den folgenden Wochen erleben sein Schwager und er einen wahren Boom. Jeder Digger will so eine Hose, die weit genug genäht ist, dass sie über der normalen Alltagskleidung getragen werden kann. Overall. Und damit hat das neue Beinkleid auch seinen Namen. Levi ordert bei den Brüdern in New York Segeltuch, so viel sie liefern können, und bittet gleichzeitig seinen zweiten Schwager William, nach San Francisco zu kommen und die Produktion der Overalls zu übernehmen. William folgt dem Ruf, kommt mit seiner Frau, Levis Schwester Mary, und den Kindern nach Kalifornien. Ihr Erfolg ist enorm. Die Produktion hinkt der Nachfrage ständig hinterher. Eines Tages, als Levi eine neue, dringend erwartete Stoffladung aus New York entgegennimmt, findet er statt des hellen Segeltuchs einen anderen, blauen Stoff in der Lieferung. Aus dem Begleitschreiben der Brüder entnimmt er, dass dieses Tuch Denim heißt, benannt nach seinem Entstehungsort Nîmes in Frankreich. De Nîmes, aus Nîmes, wird der Stoff in Amerika genannt. Italienische Seeleute bevorzugen ihn schon lange für ihre Hosen, die sie in Anlehnung an ihren Heimatort Genua Jeans nennen. Das dunkle Blau des Denim gefällt Levi. Es ist zweckdienlicher als die helle Farbe des Segeltuchs und seine Festigkeit scheint ihm ebenfalls geeignet, die Qualität der mittlerweile massenhaft verkauften Overalls weiter zu steigern. Nur Jeans will er sie nicht nennen, um einer Verwechslung mit den Seemannshosen vorzubeugen. Er behält die praktische Bezeichnung hüfthoher Overall bei. Den ungebremst anhaltenden Aufschwung nutzen Levi und sein Schwager zur Expansion. Das Geschäft zieht um in eine bessere Gegend und wächst zu einem kleinen Warenhaus heran. Um seinen untrüglichen Geschäftssinn zu würdigen, dem der große Erfolg zu verdanken ist, gibt der Schwager dem Geschäft den Namen Levi Strauss & Co. In den folgenden Jahren wird aus dem kleinen Warenhaus ein Großhandel, der weit über die Grenzen San Franciscos hinaus einen klangvollen Namen hat. Levi Strauss & Co. nutzt jede Gelegenheit, die Ware schneller und effizienter zu bestellen, heranzuschaffen und auszuliefern. Als 1860 der legendäre Pony Express seinen Dienst aufnimmt, gehört Levi Strauss & Co. zu den ersten Kunden. Wenige Jahre später erfolgt die Bestellung bei den Brüdern in New York per Telegramm. Und erst der Krieg zwischen den Nord- und Südstaaten der USA, der im April 1861 ausbricht, setzt dem jahrelangen Wachstum des Unternehmens ein vorläufiges Ende. Die Seeblockade vor Kalifornien verhindert, dass neue Ware angeliefert werden kann. Levi und sein Schwager geraten zum ersten Mal in Streit. David Stern will die ausbleibende Ware durch Baumwollimporte aus den Südstaaten ersetzen. Aber das lehnt Levi kategorisch ab. Zu tief sitzt seine Erinnerung an Szenen der Sklaverei, die er in Kentucky mit ansehen musste. Keinen Cent seines Geldes wird Levi Strauss & Co. in die Sklavenhalterstaaten lenken. Keinen Cent. Und wenn es den Ruin des Unternehmens bedeuten sollte. Und wenn sie am Ende ganz von vorne beginnen müssten. Sein Schwager teilt diese Einstellung nicht. Er hält es für grundlegend falsch, politische Standpunkte ins Geschäftsleben eindringen zu lassen. Für Levi aber geht es um viel mehr als einen politischen Standpunkt. Um seine Position verständlich zu machen, schildert er David, was er an Brutalität, Menschenverachtung und Barbarei gegenüber den Schwarzen gesehen hat. Ein paar Stunden später willigt der Schwager den Tränen nahe ein. Levi, Strauss und Co. kauft nicht bei Sklavenhaltern. Nach dem Bürgerkrieg beginnt ein Wirtschaftsboom. Die Verluste aus der Krisenzeit sind schnell mehr als ausgeglichen. Das Unternehmen befindet sich wieder auf Expansionskurs und wird zu einem begehrten Arbeitgeber in San Francisco, denn es zahlt Löhne über dem Durchschnitt. Levi Strauss legt Wert darauf, jeden Angestellten persönlich zu kennen und sich mit dem Vornamen anreden zu lassen. Es ist eine seiner Erfindungen, um das Arbeitsklima freundlich zu gestalten. Das Unternehmen verkauft jetzt neben seinem traditionell breiten Sortiment an Haushaltsartikeln, Werkzeugen und Arbeitskleidung auch große Mengen Stoff. Vor allem Denim, den mittlerweile tausende Schneider im ganzen Land ordern, um daraus hüfthohe Overalls zu nähen. Einer von ihnen ist Jacob Davis. Er hat eine Kundin, die mehrfach bei ihm vorspricht und sich bitter darüber beklagt, dass die Nähte der aufgesetzten Taschen an den Overalls ihres Mannes immer wieder ausreißen. Jacob Davis nimmt stärkeres Garn, doch es hilft nichts. Kaum 14 Tage später steht die Frau erneut vor ihm und reklamiert wieder. Was um Himmels Willen stopft ihr Mann denn in seine Taschen? Fragt der ratlose Schneider und wird unwirsch darauf hingewiesen, dass ihn das überhaupt nichts angehe. Seine Aufgabe, schimpft die Kundin, bestehe darin, Hosen zu nähen, bei denen die Taschen nicht ausreißen. Jacob Davis sucht nach einer dauerhaften Lösung. Schon deshalb, weil ihm das Gezeter der Kunden auf die Nerven geht. Kurz zuvor hat er eine Pferdedecke genäht und die Ecken wie üblich mit ein paar Kupfernieten verstärkt. Sie könnten Abhilfe schaffen. Er flickt die ausgerissenen Nähte und bringt zur Verstärkung je eine Niete an den oberen Ecken der Hosentaschen an. Dann ruft er seinen ältesten, beinahe erwachsenen Sohn und bittet ihn, an der Hose zu ziehen. Er selbst hält sie an der verstärkten Tasche fest und gemeinsam versuchen die beiden, die Naht zu zerreißen. Es gelingt nicht. Sie hält. Die enervierenden Reklamationen der Kundin und die zunehmende Frustration des Schneiders haben zu einer Erfindung geführt, die noch Geschichte machen soll. Dem bis zu diesem Tag armen Schneider Jacob Davis wird die neue Erfindung aus den Händen gerissen. Jeder will einen Overall mit Nieten, obwohl er dreimal teurer ist als ein herkömmlicher ohne Nieten. Das verbesserte Einkommen des Schneiders ist ein Segen für seine kinderreiche Familie. Es reicht allerdings nicht, um die Kosten für eine Patentierung seiner Erfindung aufzubringen. Doch genau das muss geschehen, weiß Davis und schreibt einen Brief an seinen Stofflieferanten, die Firma Levi Strauss & Co. Das Geheimnis von den Hosen sind die Nieten, wo ich in die Taschen mache. Und die Nachfrage ist so groß, dass ich gar nicht schnell genug nachkomme. Levi Strauss erkennt das Potenzial dieser Idee sofort und schlägt Davis vor, den Patentantrag gemeinsam zu stellen. Gleichzeitig bietet er dem klugen Schneider an, als Vorarbeiter die Produktion der neuen Hosen zu überwachen. Jacob Davis nimmt die Stelle und zieht mit Frau und Kindern nach San Francisco. Der Patentantrag wird allerdings abgelehnt, doch Levi gibt nicht auf. 10 Monate lang formuliert er den Antrag immer wieder um, bis das Amt ihn anerkennt und die Erfindung schützt. Jetzt kann der weltweite Siegeszug der Hose, die heute Levi's Jeans heißt, beginnen. Die Nachfrage steigt sprunghaft an. Levi beschließt, eine Fabrik ausschließlich für ihre Produktion zu bauen und die Idee mit den Nieten auf Jacken und Hemden auszuweiten. Parallel zum Aufbau der Fabrik bietet er Jacob Davis für seinen Anteil am Patent ein geräumiges Haus mit Garten und die Garantie einer lebenslangen Anstellung bei Levi Strauss & Co. für sich und seinen ältesten Sohn. Davis nimmt sofort an. Er ist nach Amerika gekommen, um ein besseres Leben zu führen. Was er jetzt für sich und seine Familie erreicht hat, ist die perfekte Erfüllung dieses Traumes. 1875 wird eine zweite Fabrik benötigt und gebaut. Nach dem plötzlichen Tod seines Partners und Schwagers David Stern nimmt Levi seinen Neffen in die Firma. Im Jahr darauf wird eine dritte Fabrik errichtet, in New York, um auch die Ostküste der USA schnell und flächendeckend mit den blauen Arbeitshosen beliefern zu können. Weitere 10 Jahre später denkt Levi Strauss mit Blick auf das in 4 Jahren auslaufende Nietenpatent darüber nach, wie er seinen Erfolg dauerhaft sichern kann. Die Overalls erhalten ein neues Etikett. Ein rechteckiges Stück Leder, auf dem 2 Pferde abgebildet sind, die versuchen, eine Hose zu zerreißen. Diese Idee baut er zu einer Werbekampagne aus. Wer es schafft, eine Levi's-Hose zu zerreißen, erhält kostenlos eine neue. Der Erfolg dieser Aktion ist bemerkenswert. Im ganzen Land beschäftigen sich Menschen damit, Levi's-Hosen zu zerfetzen. Die ungewöhnlichsten Versuche werden im ganzen Land erzählt. So hat zum Beispiel ein Eisenbahnarbeiter 2 Zugwaggons mit einer Hose verbunden und als der Zug anfuhr, hat sie gehalten. Die Levi's-Arbeitshose wird zur Legende. Als das Patent 1890 schließlich ausläuft, sind sofort Konkurrenten mit preiswerteren Nietenhosen auf dem Markt. Doch Levi Strauss hat vorgesorgt. Er stellt selbst eine neue, kostengünstige Kollektion vor, unter anderem eine Hose mit der Nummer 501. Sie wird zum ganz großen Mythos und bildet die Basis für den schon bald beginnenden globalen Erfolg. In den folgenden Jahren übergibt Levi Strauss die Führung der Geschäfte Schritt für Schritt an seine Neffen. Ganz zurück zieht er sich jedoch nie, widmet sich aber verstärkt wohltätigen Zwecken. Als er im September 1902 stirbt, ehrt San Francisco ihn mit einer besonderen Geste. Am Tag seiner Beisetzung bleiben alle Geschäfte in der Stadt geschlossen. Die Neffen führen das Geschäft geschickt weiter. Es expandiert durch turbulente Zeiten über die ganze Erde und befindet sich heute in der 5. Generation wieder zu 99,8% in Familienbesitz. Der Begriff Jeans für die blaue Arbeitshose aus Denim wurde weder von Levi Strauss noch von seinen Neffen je verwendet. Er setzt sich erst in den Jahren nach 1960 durch, wo die Hose als augenfälliges Zeichen des Jugendprotests gilt und sich dann zu einem Modeartikel weiterentwickelt, der heute in jeder Alters- und Sozialschicht zu finden ist. Es gibt wohl kaum einen lebenden Menschen in Amerika oder Europa, der nicht mindestens einmal in seinem Leben eine Levi's 501 getragen hat.